Das Wort für heute. Hallo liebe Freunde, hier ist das Wort für heute. Unser Bibeltext heute ist aus dem Markus-Evangelium, Kapitel 8, Vers 36 bis 38. Was nützt es einem Menschen, wenn er die ganze Welt gewinnt, dabei aber seine Seele verliert? Gibt es etwas Wertvolleres als die Seele? Wenn sich ein Mensch in dieser treulosen und sündigen Zeit für mich oder meine Botschaft schämt, für den wird sich auch der Menschensohn schämen, wenn er mit den heiligen Engeln in der Herrlichkeit seines Vaters kommt. Gott segne dieses Wort. Unsere Seele. In diesem wichtigen Bibelabschnitt aus dem Markus-Evangelium lernen wir mehr, worauf es ankommt, was nun unsere Seele anbelangt, beziehungsweise unser Seelenheil und warum unser Herr Jesus Christus sich Sorgen macht und besorgt ist um unsere Seelen. Und hier sehen wir dann eben, stellt ja eben Jesus Christus die Frage, was denn überhaupt zu gewinnen ist, wenn ein Mensch die ganze Welt gewinnt und dabei seine Seele verliert. Also jemand, der sich dann der Welt und irdischen Dingen sich zuwendet, sich aber dabei gleichzeitig von Gott abwendet. Da ist eben die Gefahr, dass jemand seine Seele verliert, was nun die Ewigkeit anbelangt. Also nicht nur verirrt ist, aber dann verliert. Es gibt nichts, er fragt eben, gibt es etwas Wertvolleres als die Seele? Und die Antwort ist natürlich nein. Denn was er dann weiter schreibt, ist eben am Ende, im Vers 38, wenn nämlich Jesus Christus zurückkommt, und das tut er auch, dann am jüngsten Tag mit den Engeln in die Herrlichkeit kommt, dann wird sich der Menschensohn, nämlich unser Jesus Christus, schämen für alle die sich für mich oder meine Botschaft schämt. Also schämt für die gute Nachricht von Jesus Christus, und sich also Jesus Christus abwendet, also schämt. Und schämt heißt jetzt also besonders dargestellt, nochmal eben, was das bedeutet. Das ist eben nochmal dargestellt im zweiten Timotheusbrief, zweiter Timotheusbrief, Kapitel 2, Vers 11 bis 13. Und da lesen wir nochmal aus der Lutherbibel 1984. Das ist gewisslich wahr. Sterben wir mit, so werden wir mit leben. Dulden wir, so werden wir mit herrschen. Verleugnen wir, so wird er uns auch verleugnen. Sind wir untreu, so bleibt er doch treu. Denn er kann sich selbst nicht verleugnen. Und hier kommt es darauf an, dass wir sehen, wenn es heißt, für die Menschen verleugnen wir, so wird er uns auch verleugnen. Das ist das, was es gemeint ist mit sich schämen. Ja? Also schämen heißt also Leute, die zeitlebens, die nicht zu Jesus Christus kommen, die aus welchem Grund auch immer Jesus Christus abgewandt sind und ihn nicht als Gott im Fleische anerkennen. Das ist damit gemeint, ja, mit dem Schämen. Und auf der anderen Seite haben wir eben das Versprechen, dass hier aus dem Timotheusbrief, ganz wichtig, dass wenn wir auch Kummer haben in unserer Seele und unsere Seele schwer ist und unser Herzen schwer ist, dass hier wir wenn es heißt, sind wir untreu, so bleibt er doch treu, denn er kann sich selbst nicht verleugnen. Da haben wir, können wir uns festhalten an dieser Wahrheit, dass wir zwar untreu sein können, das heißt, wir sind zwar in einer persönlichen Beziehung mit Jesus Christus, aber wir sind ihm untreu. Ja, vielleicht der Sünde zugewandt oder haben Sünde begangen, können dann sofort zu ihm kommen, zu Jesus Christus, und bekennen und bereuen, und wir sind wiederhergestellt. Ja? Und wir können unsere Erlösung nicht verlieren. Also ganz wichtig, dass wir das hier verstehen, denn hier heißt es, er kann sich selbst nicht verleugnen. Jesus Christus ist unveränderbar. Jesus Christus kann sich selber nicht verleugnen. Also darauf kommt es an, eben zu verstehen, auch diese Wahrheit wahrzunehmen, sodass wir, auch wenn wir untreu sind, so bleibt doch Christus uns treu. Und das hat mit unserem Glauben zu tun, denn ihr müsst verstehen, wir müssen für alle verstehen und uns in Erinnerung rufen, dass unser Glaube, dass wir selber, die Bibel lehrt uns, dass unser Glaube ist nicht etwas, was wir selber in einer Kraft tun, sondern Jesus Christus durch uns, den Heiligen Geist, in und durch unsere Herzen und unsere persönlichen Beziehungen, ist Jesus Christus der, der unseren Glauben initiiert und auch vollendet. Ich wiederhole nochmal, Jesus Christus ist der, der unseren Glauben initiiert, also anfängt und auch zu Ende führt. Ja, zeitlebens und dann bis in alle Ewigkeit. Das ist ganz wichtig, dass ihr das versteht, denn das hat alles, das ist unser Anker, damit unser Seelenheil ja nicht nur gestärkt werden kann, aber eben auch, dass wir in und durch unsere persönliche Beziehung mit Jesus Christus wachsen und auch wachsen können. Denn er hat Aufgaben für uns, ja. Die gute Nachricht, anderen Menschen die gute Nachricht zu vermitteln. Und das sind keine guten Taten, die uns ihm nahe bringen oder näher bringen. Nein, er ist der, der unseren Glauben initiiert, also anfängt in unseren Herzen und dann auch vollendet in unseren Herzen, unseren Glauben. Ja? Und das ist nicht einfach zu verstehen, aber es ist so, und alles, was wir tun können, ist, dass wir bekennen, als reuige Sünder zu Christus zu kommen. Und er macht dann quasi den Rest. Das heißt nicht, dass wir faul sind oder irgendwie, ja, das hat damit nichts zu tun. Aber Jesus Christus ist eben der, der uns nicht nur zu ihm ruft, aber dann eben uns hilft, nicht nur auf dem Glaubensweg, aber er ist der, der den Glauben selber aktiviert in unseren Herzen und dann eben auch vollendet. Und da haben wir ihm das Versprechen aus dem Timotheusbrief, so eben sind wir untreu, so bleibt er doch treu, denn er kann sich selbst nicht verleugnen. Und das ist unser Herrgott, das ist unser Jesus Christus, und unsere Seele ist somit gesichert in und durch, von jetzt bis in alle Ewigkeit, in und durch Jesus Christus. Und das ist erstaunlich. Und dafür sind wir dankbar, und dass die Bibel uns das zeigt und auch lehrt, und eben, dass wir verstehen, wer unser Jesus Christus ist, unser liebender himmlischer Vater, unser Hohepriester, ja, unser Freund auch, unser liebender persönlicher Herrgott, und das ist eben auch nur in der Bibel zu finden und nirgendwo anders, und dafür sind wir sehr, sehr dankbar. Und lieber Jesus, wir danken dir, dass wir dir uns mit unserer Seele vertrauen können, hier aus der Wahrheit, aus dem Markus-Evangelium, dass die Welt doch nichts, ja, macht viele falsche Versprechungen oder leere Versprechen, kann sie nicht halten. Aber du bist, unser Seelenwohl und unsere Seele ist dir absolut wichtig und die Seele aller Menschen. Und wir danken dir für die Wahrheit hier, die du uns gibst aus dem Markus-Evangelium und auch aus dem 2. Timotheusbrief. Dass du dich wirklich um uns kümmerst und dass du sogar unseren Glauben selber besiegelst. Du fängst unseren Glauben an und vollendest unseren Glauben auch in unseren Herzen. Das ist erstaunlich. Wir können nur zu dir kommen als reuige Sünder und letztendlich ja, nur Danke sagen. Das ist so. Und das tun wir auch. Wir danken dir und vor allem für die Bibel, dein Wort, wo du uns all dieses mitteilst, und dass wir, ich bete, dass wir alle als reuige Sünder weiter in unserer persönlichen Beziehung mit dir wachsen und dass du uns hilfst, ja, nicht nur die Verlockung, die Versuchung der Welt zu widerstehen. Das ist der Teufel, das ist der Satan, der dahinter steckt, oftmals auch in den Herzen anderer Menschen, aber dass wir dass unsere Seele unantastbar ist und sicher ist in dir, unserem Herr Jesus. Und wir danken dir dafür, für dein Wort und dass du uns all dieses mitteilst und uns hilfst auf unserem Lebensweg. Wir danken dir, Jesus, und beten dies in deinem geheiligten Namen. Amen. Und denke immer daran, die beste Bibel ist eine geöffnete Bibel. Sei uns bald wieder herzlich willkommen.